Wie soll die Verteidigungspolitik im Jahr 2000 aussehen? Diese Frage hatte die Regierung der USA einer Expertenkommission gestellt, die gestern ihre Empfehlung für eine neue Strategie bekannt gab. Darin warnt die Kommission, der unter anderem die früheren Sicherheitsberater Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski angehören, sich auf den Extremfall Atomkrieg zu konzentrieren. Denn dabei riskiere man die eigene Auslöschung. Die Strategie der vergangenen 40 Jahre habe zwar beträchtlichen Erfolg gehabt, sie müsse jedoch den Realitäten der Gegenwart angepasst werden. Die USA, so die Empfehlung der Kommission, sollten sich um neue Verbündete bemühen und diese, sowie die alten, müssten stärker als bisher die Risiken und Lasten der gemeinsamen Verteidigung teilen. Die erste Antwort der Regierung in Washington war vorsichtig. Dies sei die Meinung unabhängiger Experten. Für die USA gelte offiziell weiter die über 40 Jahre bewährte Strategie der flexiblen Antwort- und Vorneverteidigung. Die Reformpolitik des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow wird dem reformfreudigen Polen mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen und, wo es geht, übernommen. Dabei hat es der Kreml-Chef im eigenen Lande immer noch schwer, seinen Kurs der Perestroika, das heißt des Umbaus, und der Glasnost, das heißt der Offenheit, durchzusetzen. Deshalb lässt Gorbatschow keine Gelegenheit aus, um für seine sozialistische Revolution zu werben. So forderte er soeben führende Vertreter der Sowjetmedien zur Unterstützung seiner Reformpläne auf. Er beteuerte aber erneut, dass es um die Verbesserung des Sozialismus und nicht etwa um einen bürgerlichen Liberalismus gehe, den er für einen Rückschritt hält. Näheres dazu aus Moskau von unserem Korrespondenten Hans-Peter Riese. Die zweite Phase der Perestroika, des Umbaus der sowjetischen Gesellschaft also, ist nicht denkbar ohne die direkte Beteiligung der Werktätigen in der Sowjetunion. Diese Kernthese der Reformpolitik Michail Gorbatschows hat der Generalsekretär selber in einer programmatischen Rede vor Chefredakteuren der wichtigsten Massenmedien der Sowjetunion noch einmal bekräftigt. Gorbatschow hat bei dieser Gelegenheit leidenschaftlich für eine Fortsetzung der Glasnost, also der Offenheit der Medien, plädiert, ohne die eine zweite Phase des Umbaus nicht möglich sei. Der Generalsekretär grenzte seine Politik sowohl nach links als auch nach rechts ab. Auf der Linken habe man es mit pseudo-revolutionären Phrasen zu tun. Die Kritiker aus diesem Lager befürchteten, dass die Perestroika nicht konsequent genug vorangetrieben würde. Gleichzeitig aber seien diese Kritiker, so Gorbatschow, nicht bereit und in der Lage, persönliche Verantwortung langfristig zu übernehmen. Als größere Gefahr indessen sieht Gorbatschow die Kritik von rechts, also jene Versuche, Einwände gegen die Reformpolitik vorzubringen, die auf eine Restauration des alten Zustandes hinauslaufen. Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein Parteichef in der Sowjetunion solche politischen Kategorien von rechts und links zur Charakterisierung seiner eigenen Innenpolitik benutzt. Gorbatschow gibt offen zu, dass die Affäre um die Absetzung des Moskauer Parteichefs Boris Jelzin von vielen Intellektuellen als, wie er sagt, Schlag gegen die Perestroika empfunden worden sei. Allerdings, so Gorbatschow, habe die Bevölkerung dies sehr wohl richtig empfunden, nämlich als Absicherung der Reformpolitik gegenüber falschen Ansprüchen. Es wäre ein Rückschritt, wenn man Ideen der bürgerlichen Demokratie und Pressefreiheit in der Sowjetunion einführen wollte. Die Grundentscheidung für den Weg des Sozialismus sei mit der Revolution 1917 gefallen und es gehe jetzt um die Entwicklung des sozialistischen Potenzials der Gesellschaft. Die Glasnost, also die Medienoffenheit, diene in erster Linie der Entwicklung eines demokratischen Bewusstseins der Bevölkerung, die das Gefühl erhalten müsse, wirklich an den Staatsangelegenheiten beteiligt zu sein. Erneut geißelte Gorbatschow die Phase der sogenannten Stagnation unter Brezhnev, in der sich Fehlentwicklungen der Gesellschaft zu enormen Problemen kumuliert hätten. Menschen hätten das Gefühl erhalten, auch ohne Arbeit an den Segnungen des Sozialismus, also zum Beispiel der kostenlosen medizinischen Versorgung, der Arbeitsplatzgarantie und der gleichen Entlohnung teilzuhaben. Auf der anderen Seite habe die Bevölkerung die Erfahrung gemacht, dass sich engagierte Arbeit nicht lohne. Gerade hier setze die Aufgabe der Massenmedien ein, welche die Bevölkerung zur sozialistischen Demokratie erziehen müssten. Die Grundentscheidungen der politischen Ebene für die Reformpolitik seien im letzten Jahr gefallen. Jetzt, so Gorbatschow, gehe es darum, die eingeschlagenen Wege in der richtigen Richtung fortzusetzen und die Unterstützung der Bevölkerung nicht zu verlieren. Erneut äußerte Gorbatschow die Überzeugung, dass es keine Massenbewegung gegen den Reformkurs gebe, sondern dass es sich lediglich um einzelne Gruppen der Gesellschaft handele, die als Opposition auftreten. Geradezu schroff wies der Generalsekretär die Auffassung zurück, durch seine Reformpolitik werde die Grundlage des Sozialismus in der Sowjetunion infrage Frage gestellt, so wie es rechte Kritiker immer wieder behaupten. Im Gegenteil sieht Gorbatschow gerade eine Stärkung der politischen und gesellschaftlichen Ordnung durch seine Politik. Das erste echte Abrüstungsabkommen, das Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow im November in Washington unterzeichneten, zwingt die westliche Allianz zum Überdenken ihrer Verteidigungsstrategie. Nach Auffassung der NATO-Militärs bringt die Zerstörung aller atomaren Mittelstreckenraketen dem Warschauer Pakt strategische Vorteile bei den Kurzstreckenwaffen und der konventionellen Rüstung. Die Verteidigungsminister der NATO-Länder, allen voran der Amerikaner Carlucci und der Deutsche Wörner, haben daher auf der 25. Wehrkundetagung in München, die am Wochenende stattfand, eine Modernisierung der Kurzstreckenwaffen und der verbleibenden atomaren Atompotenziale angeregt. Dafür warben auch in Bonn die amerikanischen Senatoren, die an der Wehrdiskussion in München teilgenommen hatten. Wolfgang Wiedemeyer berichtet. Auf der Wehrkundetagung am vergangenen Wochenende mit hochkarätiger amerikanischer Beteiligung hatte man sich im Verlauf der Unterhaltungen über das Raketenabrüstungsprogramm und die zukünftige Politik der NATO nicht auf eine einheitliche Linie einigen können. Man hat die heiklen Fragen wie die Modernisierung der in Kürze allein auf deutschem Boden verbleibenden Kurzstreckenraketen zwar nicht ausgespart, aber auch nicht schlüssig ausdiskutiert. Um nur ein Stichwort zu geben, die Amerikaner kämen in einem denuklearisierten Deutschland in große Schwierigkeiten mit ihren hier stationierten Truppen. Dann würde der von vielen einflussreichen Washingtoner Politikern seit Jahren immer wieder geforderte Abzug oder zumindest die Reduktion amerikanischer Truppen auf ein symbolisches Kontingent eine logische Konsequenz sein. Die Amerikaner haben in München auf der Tagung der Vermutung Raum gegeben, dass die Bonner Regierung hier nicht klar sagt, was sie eigentlich will. Dies wurde offensichtlich von Bundeskanzler Kohl heute nachgeholt. Der amerikanische Senator Nunn, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses im Senat, der sich heute mit anderen Senatoren mit Kohl ausgesprochen hatte, meinte im Anschluss daran vor der Presse: Ich war dankbar, von der deutschen Regierung die klare Auskunft zu bekommen, dass es in der Bundesregierung keine Unterstützung für eine dritte Nulllösung gibt. Und auch, dass es keine Unterstützung für eine Entnuklearisierung Europas geben soll. Ich glaube, dass die Denkweise der Bundesregierung genau richtig ist, wenn sie sagt, dass der nächste Schritt konventionelle Rüstungskontrolle sein muss, dass wir einen NATO-Vorschlag entwickeln müssen, den wir in der Allianz in einem Geist der Einheit diskutieren können. Die amerikanischen Senatoren an ihrer Spitze, Senator Robert Byrd, der Mehrheitsführer im Senat, die heute auf dem Rückweg von der Wehrkundetagung in München nach Washington in Bonn Station machten, hatten sich spontan entschlossen, vor die deutsche Presse zu treten. Ein ungewöhnlicher Vorgang. Der Grund dafür war wohl die Erkenntnis der Amerikaner, dass man neue vertrauensbildende Maßnahmen nach dem Schlagabtausch auf der Wehrkundetagung treffen sollte. Die europäischen Befürchtungen, die Amerikaner könnten einen eventuellen Krieg auf europäischem Boden in ihr Kalkül einbeziehen und Amerika vorher abkoppeln, also herauszuhalten, versuchte Senator Nunn mit diesen Worten zu entkräften. Wir haben beim INF-Vertrag zugestimmt, eine Kontrollkommission vor Ort mitten in der Sowjetunion zu haben. Deren Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass jede Rakete, die aus dieser Fabrik kommt, eine SS-25 ist, die New York, Washington, Atlanta, Chicago und Los Angeles erreichen kann. Und nicht eine SS-20, die nur Europa erreicht. Wenn das nicht Verbindung ist, weiß ich nicht, was Verbindung sein soll. Bundeskanzler Helmut Kohl wird in diesem Jahr wahrscheinlich vergeblich auf den so sehr gewünschten Besuch des sowjetischen Generalsekretärs Gorbatschow warten. Obwohl die vom Sowjetaußenminister Schewardnadse überbrachte Ablehnung den Kanzler enttäuschen musste, hat er doch mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth, dem Kreml-Chef, eine Grußbotschaft überbringen lassen. Der Stuttgarter Regierungschef ist nämlich heute von Gorbatschow zu einem 2,5-stündigen Meinungsaustausch empfangen worden. In erster Linie ging es dabei Späth um Werbung für das Exportland Baden-Württemberg. Dass er zufrieden mit seinem Besuch bei Gorbatschow war, erfahren Sie aus dem Bericht unseres Moskauer Korrespondenten Johannes Krotzki. Das Gastgeschenk für Gesprächspartner Gorbatschow hatte Späth mit Hintersinn gewählt. Die Kombination aus einem sowjetischen Computer und einem baden-württembergischen Spielroboter sollte die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit symbolisieren. Gorbatschow reagierte mit munterem Plauderton und erzählte, dass er bei einem früheren Besuch in der Bundesrepublik auch schon einmal in Stuttgart gewesen sei. Späth nahm das zweistündige Gespräch mit Gorbatschow als Anzeichen dafür, wie sehr der Sowjetführung an einer Intensivierung des Dialoges mit der Bundesrepublik liege. Der Ministerpräsident ließ keinen Zweifel, dass die Dialogreihe der letzten Wochen in einem Treffen zwischen Kohl und Gorbatschow münden werde. Vom Bundeskanzler überbrachte Spetz war herzliche Grüße an den Generalsekretär, die dieser erwiderte. Spetz war aber weder Anlass noch Notwendigkeit, mit Gorbatschow einen möglichen bundesdeutsch-sowjetischen Gipfel zu erörtern. Gorbatschow hatte seinerseits eindrücklich dafür geworben, dass man das Ost-West-Verhältnis nicht länger unter dem schmalen Aspekt der Sicherheitsfragen sehen solle. Eine wirtschaftlich international verflochtene Sowjetunion, so schlussfolgerte Spetz nach dem Gespräch, könne zu einem Stück Entkrampfung beitragen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit war daher auch das Hauptthema dieses Besuches, das Spetz mit Gorbatschow und zuvor mit dem Außenhandelschef der Sowjetunion, Kamenzew, besprach. Dabei zeigte sich der Ministerpräsident beeindruckt, mit welch genauen Zahlen über den heimischen Maschinenbau in Baden-Württemberg die sowjetische Seite aufzuwarten wusste. Gerade die Vorreiterrolle seines Bundeslandes, von dem 5 der insgesamt 7 Gemeinschaftsunternehmen mit der Sowjetunion abgeschlossen wurden, bringt die Schwierigkeiten des Experimentes mit sich. Deshalb favorisierte Spetz eine für die Sowjetunion unkonventionelle Lösung für die Anfangsphase der verstärkten Zusammenarbeit. Eine Schiedsstelle soll Probleme kleiner Firmen, von der Visaerteilung bis zur Grundstücksbewertung bei gemeinschaftlichen Unternehmen, zu lösen helfen. Die Sowjetunion, so sein Eindruck, ist an allen Dingen interessiert, die diesen Prozess voranbringen. Denn schließlich habe er, im Gegensatz zu seinem letzten Besuch vor 3 Jahren, doch eine deutliche Veränderung zu spüren bekommen. Ein Drängen nämlich aus 2 Motiven. Spätwörtlich. Einmal sicher unter dem Aspekt, wir müssen mit unseren Reformen vorankommen, damit sie sichtbar und damit auch verständlicher werden. Das ist das eine. Das ist sicher mehr ein innenpolitischer Aspekt. Außenpolitisch glaube ich aber auch, dass man wirklich im Gegensatz, das habe ich bei früheren Gesprächen so nicht gemerkt, dass man auch die Mittel der Zusammenarbeit zur Dynamisierung des politischen Verhältnisses nutzen will. Also da meine ich schon, ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Eindrücken, die ich jetzt bei den Gesprächen gewinnen konnte, mit den Eindrücken, die ich vor 3 Jahren gewonnen habe. Dass sich der Kreml-Chef im Interesse einer weltweiten Entspannungspolitik auch zu Konzessionen bereit findet, zeigte seine gestrige Ankündigung, dass die Sowjetunion am 15. Mai mit dem Rückzug ihrer Invasionsarmee aus Afghanistan beginnen möchte. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein positives Ergebnis der Afghanistan-Gespräche, die am 2. März in Genf unter UNO-Vermittlung fortgesetzt werden. Die Sowjetunion geht offenbar davon aus, dass alle Fragen zur Regelung des Afghanistan-Konfliktes zu lösen sind. In Moskau hat jedenfalls der erste stellvertretende Außenminister Kowaljow vor der internationalen Presse davon gesprochen, dass man diese einzigartige Chance jetzt nutzen müsse. In dem folgenden Kommentar äußert sich Willi Steuel zu dieser Friedenschance. Dass die Sowjetunion zum Abzug ihrer 120.000 Mann-Armee aus Afghanistan bereit ist, dass der Abzug noch im Mai beginnen könnte, dass er sich dann über 10 Monate erstrecken könnte, dies ist nichts grundsätzlich Neues. Nur, gestern veröffentlichte die sowjetische Nachrichtenagentur TASS diese Vorstellungen als Äußerungen von Michail Gorbatschow, dem sowjetischen Parteichef. Damit ist die Absicht offiziell. Die Sowjetunion könnte nur unter ganz erheblichem außenpolitischen Gesichtsverlust hinter diese Ankündigungen zurück. Allerdings bleibt auch nach den Äußerungen von Gorbatschow noch ein kleiner Spielraum für die Sowjetunion. Als Bedingung nannte der Generalsekretär, dass sich Afghanistan und Pakistan bei den im März beginnenden Gesprächen unter Vermittlung der UNO auf Details eines Friedensplanes einigen. Es ist unwahrscheinlich, dass an diesem Punkt die Gespräche in Genf scheitern könnten, aber Pakistan wird, im Namen des afghanischen Widerstandes sprechend, noch einmal versuchen, den Abzugszeitraum von 10 Monaten zu verkürzen. Der Widerstand befürchtet, die Sowjetunion könnte diese Frist zu einer letzten blutigen Offensive nutzen, um die Kampfkraft der Resistance zu schwächen, die Überlebensfähigkeit des zurückgelassenen afghanischen kommunistischen Regimes zu erhöhen. Wesentlich an der Erklärung Gorbatschows ist jedoch ein anderer Punkt, der das eigentliche Eingeständnis der totalen sowjetischen Niederlage in Afghanistan bedeutet. Gorbatschow sagte, der Abzug sowjetischer Truppen sei von den Bemühungen des afghanischen Staats- und Parteichefs Najibullah, um nationale Einheit zu trennen. Der Abzug sowjetischer Truppen sei eine Sache, die Bildung einer Koalitionsregierung in Kabul eine andere, und zwar eine rein innerafghanische. Bisher hatte die sowjetische Politik eine feste, letzte Rückzugsposition gehalten. Die afghanische kommunistische Partei sollte im Falle eines Rückzuges, wenn auch in Koalitionsregierungen, so doch unbedingt mit an der Macht bleiben. Nun hat die Sowjetunion unmissverständlich die afghanischen Kommunisten fallen gelassen. Eine sicher schmerzliche Einsicht in die Realität. Denn nur mit massivem sowjetischen Truppeneinsatz ist die afghanische kommunistische Partei zu retten. So erklärt heute der Afghanistan-Vermittler der UNO, Cordoves, die afghanischen Parteien, einschließlich des kommunistischen Präsidenten Najibullah, einschließlich der Führer des Widerstandes, hätten sich auf die Bildung einer breiten Koalitionsregierung geeinigt. Doch dient dies nur der Gesichtswahrung der zum Abzug entschlossenen Großmacht. die einmal einmarschierte, um ein bereits fallendes kommunistisches Regime zu stützen, nach mehr als 8 Jahren nur Trümmer hinterlässt. Den Sowjets ist es offensichtlich ernst mit ihrem Abzug aus Afghanistan. Nicht nur die flussreichen Kämpfe mit den islamischen Widerstandsgruppen im Lande des Hindukusch zwingen die Sowjets zum Rückzug, auch der internationale Druck, der vom Westen, aber auch von der überwältigenden Mehrheit der UNO-Mitglieder ausgeübt wurde. Der sowjetische Parteichef Gorbatschow hat, wie Sie hörten, sogar einen festen Termin genannt, den 15. Mai, an dem der Rückzug der ca. 120.000 Soldaten aus Afghanistan beginnen könnte. Allerdings ist dafür eine Einigung bei den Genfer Friedensgesprächen nötig. Weitere Einzelheiten von Hans-Peter Riese aus Moskau. Die Sowjetunion geht davon aus, dass bei der kommenden Runde der indirekten Gespräche unter Leitung der UN zwischen Pakistan und Afghanistan in Genf ein entsprechendes Abkommen geschlossen wird, das tatsächlich bereits, abgesehen von diesem Termin, in den wesentlichen Punkten vorliegt. Sollte dieses Abkommen vor dem 15. März unterschrieben werden, könne der Truppenabzug auch früher beginnen. Zu diesen bereits vereinbarten Konditionen gehört auch, dass eine Garantie für die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans gegeben wird. Darunter versteht die Sowjetunion offenbar eine entsprechende Erklärung der beiden Weltmächte. Indessen sei der Truppenabzug nicht an die künftige Regierungsform in Kabul gebunden, erklärte Gorbatschow. Dies sei die innere Angelegenheit der Afghanen selber. Die Nachbarstaaten Afghanistans, einschließlich des Irans, so heißt es in der Erklärung, sollten bei dieser Regelung nicht abseits stehen. Die Sowjetunion würde es auch begrüßen, wenn Afghanistan einen unabhängigen, blockfreien Weg für seine Zukunft einschlagen werde, erklärte der Parteichef. Die Vereinbarung über den Rückzug der sowjetischen Truppen sei mit der Regierung in Kabul abgestimmt worden, hieß es. Ebenfalls mit Kabul abgestimmt sei die Möglichkeit, in der ersten Phase einen relativ größeren Anteil der sowjetischen Truppen zurückzuziehen. Die Sowjetunion will den Zwischenfall im Schwarzen Meer nicht zum Anlass nehmen, um den Beginn der Verbesserungen in den Beziehungen zu den USA zu belasten. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die der sowjetische Außenamtssprecher Gennadi Gerasimov vor der internationalen Presse in Moskau abgab. Gerasimov erinnerte daran, dass in naher Zukunft sowohl die Verteidigungsminister beider Länder als auch die beiden Außenminister zusammentreffen sollen, um den nächsten Gipfel in Moskau mit vorzubereiten. Unter Bezugnahme auf frühere Zwischenfälle erklärte Gerasimov, dass militärische Provokationen schon häufiger dann stattgefunden haben, wenn die USA und die Sowjetunion gerade dabei waren, ihre Beziehungen zu verbessern. In diesem Zusammenhang wies Gerasimov auf einen ähnlichen Zwischenfall mit denselben amerikanischen Kriegsschiffen südlich der Krim im März 1986 hin. Etwa ein Jahr später, im Mai 1987, habe dann der amerikanische Kreuzer Arkansas ebenfalls die sowjetischen Grenzgewässer verletzt. Im jüngsten Fall wirft die sowjetische Seite den Amerikanern nicht nur die Verletzung der 12-Meilen-Zone vor. Gerasimov beschuldigt die US-Kreuzer auch, durch gefährliche Manöver die Kollision mit den sowjetischen Kriegsschiffen herbeigeführt zu haben. Nach Aussage eines sowjetischen Admirals, der ebenfalls in Moskau Stellung nahm, sind die amerikanischen Schiffe 2-mal gewarnt worden, und zwar sowohl vor dem Eindringen in die 12-Meilen-Zone als auch nach Überfahren der Grenze, die von der Sowjetunion als Beginn ihres Hoheitsgebietes beansprucht wird. Auch der sowjetische Militärvertreter plädierte eindeutig dafür, diesen Zwischenfall nicht hochzuspielen. Wörtlich meinte er, Schwierigkeiten in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen, die gerade dabei sind, sich positiv zu entwickeln, wären nicht im Interesse der Sowjetunion und, wie ich denke, auch nicht im Interesse der Vereinigten Staaten. Nach den genauen Zeitangaben der sowjetischen Seite dauerte der gesamte Zwischenfall genau 2 Stunden und 4 Minuten. Gegen diese, wie Gerasimov sagte, Provokation und offensichtlich gezielte Aktion der US-Marine hat das sowjetische Außenministerium bei der amerikanischen Botschaft in Moskau scharfen Protest eingelegt. Die Schwierigkeiten, die die Bundeswehr mit ihrer personellen Besetzung und materiellen Rüstung hat, dürften beim potenziellen Gegner im Osten nicht ohne Schadenfreude registriert werden. Dabei sind ähnliche Probleme auch bei den Armeen des Warschauer Paktes bekannt. Das günstige Abrüstungsklima aber, das durch die Einigung zwischen US-Präsident Reagan und dem sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow auf das INF-Abkommen geschaffen wurde, beginnt sich nun auch in der DDR und in der Tschechoslowakei auszuwirken. Denn dort haben die Sowjets begonnen, ihre Mittelstreckenraketen abzuziehen, noch ehe das Abrüstungsabkommen von Washington in Kraft getreten ist. In der DDR wird dieser Raketenabzug mit besonderem propagandistischem Aufwand gefeiert. Darüber berichtet Hartwig Heber aus Ost-Berlin. bei den Vorbereitungen für den Abzug der sowjetischen Raketen aus der DDR, als die Projektile in lange Containerhülsen verpackt wurden, durften vor einer Woche nur ausgesuchte Beobachter der DDR-Presse dabei sein. Der Start zum eigentlichen Abtransport aber soll vor den Augen der Weltöffentlichkeit erfolgen. Nach mehrfachen Ankündigungen über die vorzeitige Rückverlegung, welche die Sowjetunion mit der GSSR und der DDR nach dem Abschluss des Washingtoner Abkommens vereinbart hätten, gab Ost-Berlin den 25. Februar als endgültigen Termin für den Beginn der Aktion bekannt. Und an den zwei Stationierungsorten, die dafür genannt wurden, wird auch die Westpresse zur Beobachtung zugelassen werden. Bei einem so bezeichneten Meeting soll das technische Gerät verabschiedet werden. Außerdem werden Angehörige der sowjetischen Truppen und der DDR-Volksarmee zu Gesprächen präsentiert. Damit dürfte es zu dieser Gelegenheit einen der äußerst seltenen und zweifellos eng begrenzten Einblicke in den Bereich der sowjetischen Truppen in der DDR geben. Daneben sollen auch DDR-Bürger aus den Stationierungsorten zu Gesprächen zur Verfügung stehen. Der Erklärung des Ostberliner Außenministeriums zufolge beginnt der Raketenabzug zeitgleich in Bischofswerda bei Dresden und in Waren an der Müritz, einem Ort an der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort im Norden ist auch das größte Kontingent der sowjetischen Mittelstreckenraketen kürzerer Reichweite vom Typ SS-12 stationiert, nämlich 22 Stück. Dazu kommen an diesem Platz 12 Startgeräte, 9 Transportfahrzeuge und 7 Übungsraketen. Für Bischofswerda nahe der tschechoslowakischen Grenze ist dagegen nur ein relativ kleines Kontingent aufgeführt, mit 8 Geschossen, 5 Startgeräten und 4 Übungsraketen. Transportfahrzeuge sind dort nicht registriert. SS-12-Projektile gibt es noch an 2 weiteren Orten der DDR, nämlich 19 in Königsbrück bei Dresden und 5 in Vokul. Die Gesamtzahl für diesen Typ beträgt damit in der DDR 54. Dazu sind in einem Memorandum, das nach dem amerikanisch-sowjetischen Mittelstreckenabkommen veröffentlicht wurde, in der DDR noch 53 Raketen des Typs SS-23 stationiert, die größtenteils bei Jena aufgestellt wurden. Die Zahl der am ersten Tag abzutransportierenden Raketen sowie der Gesamtzeitplan sind in der Mitteilung des Ostberliner Außenministeriums nicht angegeben. Es wird dagegen erneut hervorgehoben, dass der Abzug vorzeitig erfolge. Nach dem Abkommen von Washington soll er binnen 18 Monaten abgeschlossen sein, sobald der Vertrag ratifiziert ist. Die DDR erklärte jetzt, dass die vorgezogene Maßnahme als konkreter Beitrag zur baldigen Ratifizierung gedacht sei. Der mit der Sowjetunion vereinbarte Abzug zu einem so frühen Zeitpunkt sei zugleich geeignet, das Vertrauen zwischen Ost und West zu erhöhen und weitere positive Veränderungen vor allem auf dem europäischen Kontinent zu stimulieren. Abrüstung zum Anfassen gewissermaßen. Die Sowjets haben mit dem Abzug von Mittelstreckenraketen kürzerer Reichweite aus der DDR und aus der Tschechoslowakei begonnen. Ost-Berlin hatte dazu gar Korrespondenten aus dem Westen nach Bischofswerda östlich von Dresden eingeladen. Denn dort wurden die ersten Raketen und Startfahrzeuge auf Güterwagen verladen. Unser Korrespondent Hartwig Heber war dabei und hier ist sein Bericht. So viel Wirbel hatte Bischofswerda zuletzt wohl allenfalls vor 175 Jahren gesehen, als Napoleon auf dem Weg nach Moskau mit seiner großen Armee durch das Oberlausitzer Städtchen zog. Jetzt sollten in gleicher Richtung, aber unter ganz anderen Umständen, sowjetische Kurzstreckenraketen des Typs SS-12 folgen. Der Zug mit rund 30 Güterwaggons stand schon bereit, ein fahnengeschmücktes Podest war aufgebaut und 2 Militärkapellen spielten auf, als sich der SED-Bezirksvorsitzende Hans Modrow persönlich die Ehre gab, die sowjetische Raketeneinheit zu verabschieden. Auch Einwohner der Stadt waren zum Geleit versammelt. Fahnenschwingende Kindergruppen, Angehörige von Betrieben mit meist misstrauischem Blick auf die zahlreich angereiste Westpresse und dazu auch ein paar junge Leute. Ja, wir sind vom Betrieb aus hier, Lehrling noch. Seit wann wusstet ihr denn, dass Raketen hier sind überhaupt? Also ehrlich gesagt, ich habe es erst erfahren, als gesagt wurde, dass abgezogen war. Mhm. Habt ihr denn die Russen hier gesehen? Das wusstet ihr schon, nicht? Dass ja, die Garnison hier liegt. Das haben wir gewusst und das haben wir gewusst. Ne? Ja, aber das Raketen direkt, das nicht direkt. Also, nee. Habt ihr denn jetzt offiziell frei gekriegt oder seid ihr aus eigenem Antrieb her? Ne, wir haben, frei ist das nicht, direkt gehört dazu. Also wir haben Unterricht eigentlich heute und sind wir 12 Stunden eben hierher jetzt. Wir müssen ja eben her. Warum? Ist ohne Aura. Also jeweils Dienstzeit, sagen wir mal. Ja, ist ungefähr. Habt ihr dann drüber geredet, als ihr gehört habt, dass die Raketen zumindest wegkommen? Habt ihr untereinander drüber geredet und dann habt ihr da eine Ansicht zu? Ist eigentlich positiv, dass die wegkommen hier. Ja. Jetzt eben, wo sie die Raketen abziehen, das ist doch ein besseres Gefühl, hier zu holen. Ja. Ja, also ich war auch so ein bisschen erschrocken, würde ich sagen. Das erfahren Raketen hier und so. Das ist immer eine gewisse Gefahr. Die Raketen, die vielleicht hier abgebaut werden, das ist ja ein ganz geringer Teil, würde ich sagen. Das ist ja nur ein ganz geringer Teil und So viel wird er nicht ausmachen, aber auf alle Fälle fühlt man sich doch etwas sicherer, wenn man weiß, in der Umgebung ist etwas weniger Raketen da. Dies war heute in Bischofswerda trotz allen Propagandaaufwands im Endeffekt kaum anders, denn was genau abtransportiert wurde, blieb unter grauen Planen auf den Güterwagen verborgen. 8 Kurzstreckenraketen und 5 Startgeräte sind für diesen Standort registriert. Dazu nahebei in Königsbrück weitere 19 Raketen und 11 Startgeräte. Die Auskünfte, wie viel davon mit dem ersten Zug abgezogen würde, blieben allerdings ungenau. Von 25 Starteinrichtungen mit Raketen sprach das sowjetische Hauptquartier. Ein Politoffizier vor Ort wurde dagegen mit den folgenden Worten übersetzt. Alle Raketen fahren jetzt mit dieser Echelon nach Hause. Mhm. Aber die Lastkraftwagen ist zu schwer zu dieser Echelon. Mhm. Und deshalb fahren sie diese Lastkraftwagen in einigen Tagen. Was geschieht mit den Raketen? Was geschieht? Sie vernichten diese Raketen. Bis zum 29. Februar soll der Raketenabzug beendet sein, so hieß es. Auch heute wurde die Maßnahme noch einmal als Geste guten Willens deklariert, auf die der Westen entsprechend reagieren solle. Wie zur Beruhigung Zweifelnder in den eigenen Reihen hieß es aber auch, die Stärke der Armee und ihre Gefechtsbereitschaft würden nun noch erhöht werden, damit der Friede sicher bleibe. Bei den Ausschreitungen in der aserbaidschanischen Stadt Sumgait vom Sonntag hat es Verletzte gegeben. Über die Stadt wurde eine Ausgangssperre verhängt. Das hat der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums Gerasimov heute Nachmittag zugegeben. Berichte einer westlichen Nachrichtenagentur, dass es in Sumgait zu Krawallen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern kam und Panzer eingesetzt wurden, wollte Gerasimov dann weder bestätigen noch dementieren. Auf die Frage, ob in der Stadt Truppen seien, antwortete Gerasimov mit wahrscheinlich ja. Gestern Abend berichtete die sowjetische Nachrichtenagentur TASS knapp über Ausschreitungen sogenannter raudihafter Elemente in Sumgait, einer Ölindustriestadt mit über 200.000 Einwohnern in der Nähe der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Die Parteizeitung Pravda druckte heute nur eine kurze Mitteilung über die Vorfälle in Sumgait ab. Es seien Maßnahmen zur Normalisierung des Lebens dort getroffen worden. Man habe die Ermittlungen eingeleitet, hieß es. Gerasimov bestätigte, dass derzeit keine westlichen Korrespondenten in die Republiken Armenien und Aserbaidschan reisen dürfen. Deren Anwesenheit würde nationalistische Bestrebungen dort wieder verstärken und die Normalisierung des Lebens stören. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International lobt die Sowjetunion, die Menschenrechte besser gewährleiste als früher. Besonders die Reform des sowjetischen Strafrechts verbessere die Lage auch von Regimekritikern. Die Begeisterung im Westen über den frischen Wind, den Generalsekretär Michail Gorbatschow in die sowjetische Politik gebracht hat, lässt allmählich nach. Misstrauen ist an ihrer Stelle bei vielen getreten, weil inzwischen klar geworden ist, dass die Perestroika, also der Umbau von Staat und Partei, von Wirtschaft und Gesellschaft, nur innerhalb des bestehenden Systems vorgenommen werden soll. Zurück zu den Anfängen, zum Sozialismus, wie Lenin ihn gewollt hat. Misstrauen auch deshalb, weil viele nicht glauben können, dass Gorbatschow sich mit seinen Plänen durchsetzen wird, weil sie den Widerstand der alten Garde für zu mächtig halten. Und doch hat Michail Gorbatschow mit seiner Perestroika und unter Mithilfe von Glasnost einiges bewirkt. Nach außen wirkt der russische Bär nicht mehr so angriffslustig. Die neue Abrüstungspolitik belegt dies. Und nach innen ist er ebenfalls zahmer geworden. Es wird offener geredet, Interessen, auch wenn sie der offiziellen Linie widersprechen, können öffentlich artikuliert werden, wie zum Beispiel in dem überall aufbrechenden Drang nach nationaler Eigenständigkeit. Und noch etwas fällt auf. Die Menschenrechte werden wieder mehr geachtet. Dies jedenfalls stellt die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International in ihrem jüngsten Monatsbericht fest. Aus London, Werner Fieser. Amnesty International bezeichnet das heute in der Sowjetunion in Kraft getretene Gesetz über psychiatrischen Gewahrsam als ermutigenden Schritt in Richtung auf Menschenrechte. Das Gesetz gibt Personen, die gegen ihren Willen in psychiatrischen Kliniken festgehalten werden oder ihren Verwandten, das Recht, diese Einschränkung der Freiheit gerichtlich anzufechten. Es ersetzt eine Geheimverordnung des Gesundheitsministeriums, die schon im letzten Juli von der Regierungszeitung Izvestia als Lizenz angeprangert wurde, routinemäßig unerwünschte Staatsbürger zur Strafe in Haft zu halten. Aber es ist noch nicht klar, ob das neue Gesetz ausreichen wird, auch politische oder religiöse Dissidenten zu schützen, schränkt Amnesty in ihrer jüngsten Verlautbarung ein. In einem Geleitwort merkt die Gefangenenhilfsorganisation außerdem an, dass der Respekt vor den Menschenrechten in der Sowjetunion im vergangenen Jahr gewachsen ist und dass sowjetische Bürger mehr Freiheit erhielten, gegen die offizielle Politik zu protestieren, politische Gruppen zu bilden und unzensierte Literatur zu drucken. Rund 250 politische Häftlinge wurden 1987 freigelassen, die höchste Jahresquote seit den 50er Jahren. Für die Insassen von Arbeitslagern wurden teilweise die Bedingungen erleichtert. Häftlinge wurden aus psychiatrischen Krankenhäusern entlassen, in denen einige schon über 15 Jahre lang festgehalten worden waren. Als weiteres Beispiel für Reformen erwähnt Amnesty International Gorbatschows Anerkennung der Rolle der UNO als Hüter und Schützer der Menschenrechte, verbunden mit einer grundlegenden Überprüfung des sowjetischen Strafrechts, mit dem Ziel, es in Einklang mit den Statuten der Vereinten Nationen zu bringen. Dies habe in der Sowjetunion zu bislang nie gekannten öffentlichen Diskussionen über Menschenrechte und Fälle geführt, die zuvor strikt tabu waren. Auch registriert die Organisation für Menschenrechte, dass in den sowjetischen Medien zunehmend die Abschaffung der Todesstrafe verlangt wird. Im November ließ das Justizministerium verlauten, die Todesstrafe werde wahrscheinlich für alle Wirtschaftsvergehen und für Frauen sowie für Männer abgeschafft, die über 60 Jahre alt sind. Doch Amnesty International bemängelt, dass keine Verringerung der Anzahl der Hinrichtungen festzustellen sei. 8 waren es 1987, während mindestens 25 weitere Personen zum Tode verurteilt wurden. Außerdem gibt es noch keine Gesetzesreformen, die Bürger vor Inhaftierung aus Gewissensgründen schützen oder vor schlechter Behandlung in der Haft. Nach Ermittlungen von Amnesty wurden letztes Jahr in der Sowjetunion rund 20 religiöse Dissidenten gerichtlich verfolgt. Etwa 300 Menschen, die friedlich für Menschenrechte demonstriert hatten, wurden verhaftet und bisher nicht wieder freigelassen. Gorbatschows neue Politik zeigt sich auch beim Einlenken in der Afghanistan-Frage. Es gilt sein Wort, die rund 120.000 Soldaten der Roten Armee vom 15. Mai an aus den Bergen und Tälern des Hindukusch abzuziehen, falls in Genf bis zum 15. März ein Friedensabkommen zwischen Afghanistan und Pakistan erzielt worden ist. Rund 3 Millionen Flüchtlinge leben in Pakistan, das außerdem die Mudschahedin unterstützt, die das von Moskau ausgehaltene Regime in Kabul bekämpfen. Eine Einigung über den sowjetischen Truppenabzug scheint greifbar nahe. Doch gilt es ab morgen in Genf, wo die Afghanistan-Gespräche wieder aufgenommen werden, eine letzte Hürde aus dem Weg zu räumen. Pakistan will offenbar einem Abkommen nur dann zustimmen, wenn vor dem Truppenabzug in Kabul eine Regierung ins Amt kommt, die sowohl von den Mudschahedin als auch von den Flüchtlingen akzeptiert wird. Am Vorabend dieser wohl entscheidenden Verhandlungen hat unser Moskau-Korrespondent Hans-Peter Riese intensive politische Bemühungen ausgemacht, die sicherstellen sollen, dass das sowjetische Afghanistan-Abenteuer bald Vergangenheit sein kann. Generalsekretär Gorbatschow hat mit seiner Ankündigung, die UdSSR werde am 15. Mai mit dem Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan beginnen, nach sowjetischer Auffassung das letzte Hindernis für eine Einigung in Genf beseitigt. Die Kondition dafür allerdings ist der Vertragsabschluss bis zum 15. März. 2 Monate brauchen die Sowjets als Minimum für ihre Abzugsvorbereitungen. Auch der amerikanische Außenminister George Shultz äußerte sich nach seinen Gesprächen in Moskau vorsichtig optimistisch über die Erfolgsaussichten in Genf. Moskau hat hinter den Kulissen in den vergangenen Monaten eine intensive Diplomatie betrieben. Der sowjetische Vizeaußenminister Vorontsov hatte vor allem die indische Regierung gebeten, Kontakte zu dem in Rom im Exil lebenden Ex-König von Afghanistan aufzunehmen. Und dies war allgemein als die Bereitschaft Moskaus interpretiert worden, eine Koalitionsregierung in Kabul zu akzeptieren. In der Zeitung Literaturnaja Gazeta wurde mittlerweile dem kommunistischen Regime von Staatschef Najibullah attestiert, dass es nicht für das gesamte afghanische Volk spreche. Auch Moskau sieht seinen Statthalter in Kabul als politisch gescheitert an. Gleichwohl kann der Kreml nicht unter allen Bedingungen aus Afghanistan abziehen. Er verlangt mindestens die Garantie, dass sich in Kabul nicht ein sowjetfeindliches, vielleicht fundamentalistisches Regime etabliert, das von den USA auch noch weiter mit Waffen versorgt würde. Washington, das hat Shultz in Moskau angedeutet, stellt sich nicht voll hinter die neue pakistanische Forderung, eine Koalitionsregierung müsse bereits das Abkommen in Genf unterschreiben. Aber es ist die Rede davon, den Flüchtlingen müsse eine ausreichende Vertrauensbasis für ihre Rückkehr garantiert werden. Moskau befürchtet, dass sich hinter dieser Formulierung der Versuch verbirgt, die Partei Najibullahs gänzlich aus einer solchen Koalitionsregierung auszuschalten. Dies könnte die Sowjetunion schon wegen ihrer Glaubwürdigkeit unter den kommunistischen Bewegungen in der Dritten Welt nicht akzeptieren. Der eigentliche Grund für die vorsichtige Hoffnung für eine Lösung in Genf liegt indessen wohl in dem Gipfeldatum Ende Mai in Moskau. Die NATO-Gipfelkonferenz, zu der sich heute die 16 Staats- bzw. Regierungschefs der 16 Bündnispartner in Brüssel zusammengefunden haben, ist von besonderer Güte. Zum einen liegt der letzte Gipfel schon 6 Jahre zurück und zum zweiten nimmt zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder ein französischer Staatspräsident an dieser Konferenz teil. Der außerordentliche Stellenwert dieses Gipfels liegt jedoch in der weltpolitischen Großwetterlage und dem Zeitpunkt, an dem er stattfindet. Seit Michail Gorbatschow oberster Herr im Kreml ist, hat Abrüstung Konjunktur. Nach dem Vertrag über die Verschrottung der atomaren Mittelstreckenraketen in Europa und der geplanten Halbierung der strategischen Waffen will man jetzt ernsthaft auch die konventionellen Arsenale und Truppen auf dem Verhandlungsweg verkleinern. Zum Auftakt präsentierte sich die NATO in Brüssel geschlossen. Wolfgang Wiedemeyer berichtet. Geradezu euphorisch haben alle Spitzenmänner des Atlantischen Bündnisses die NATO in ihren persönlichen Erklärungen zum Gipfeltreffen als friedensförderndes Bündnis gefeiert. Präsident Recken, der eigentliche Initiator dieses Sondergipfels der Atlantischen Völkerfamilie, sprach in seinem Eingangsstatement aus, was hier alle seine Partner uneingeschränkt unterschreiben würden. Ohne die erfolgreiche Arbeit des Bündnisses wäre die weltweite Abrüstung nicht in konkreten Verträgen vorangebracht worden, sondern auf halbem Weg stecken geblieben. So und ähnlich hörte man es auch von Helmut Kohl und selbst von dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand und auch von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Vor diesem hellen Hintergrund erzielte man grundsätzliche Einigkeit darüber, dass den von den 16 Staats- und Regierungschefs vertretenen Völkern diesseits und jenseits des Atlantiks klarzumachen ist, dass auch im Zeichen der laufenden Abrüstungsverhandlungen zwischen den Supermächten die beste Sicherheitsgarantie für den Westen die glaubwürdige Demonstration der Verteidigungsbereitschaft der Atlantischen Gemeinschaft ist. Dieser Grundsatz zieht sich wie ein roter Faden durch alle Dokumente und Redeprotokolle. Der Kanzler hat in seiner heutigen Rede im Kontext zur Zielsetzung der NATO-Strategie, die auf eine einfache Formel gebracht, die des seit 2 Jahrzehnten geltenden Armel-Berichts ist, nämlich Abrüstung und Verteidigungsentschlossenheit als Jungdim zu sehen, gefordert, prägnanter der Öffentlichkeit klarzumachen, dass Abrüstung von uns, vom Westen ausgeht. Damit spricht er der NATO aus dem Herzen, die sich durchaus nicht nur als Verteidigungsbündnis und Wertegemeinschaft versteht, sondern auch als Initiator von Abrüstung und, nebenbei bemerkt, sogar als Umweltschützer sieht. Mit 2 Erklärungen wird die 2-tägige Gipfelkonferenz enden. Mit einer über die konventionelle Rüstung, die schon heute auf dem Tisch lag, während das Kommuniqué, die Brüsseler Erklärung, erst noch abgesegnet werden muss und morgen verkündet wird. Die 9 Seiten starke Erklärung zur konventionellen Rüstung geht in ihrer mehr philosophischen Präambel davon aus, dass Sicherheit auf niedrigerem Niveau erreicht werden muss und Rüstungskontrolle und Verteidigungsfähigkeit des Westens zusammengehören. Weil die Sowjets unverändert zu stark konventionell gerüstet sind, vor allem gut sortiert sind in schweren konventionellen Waffen und da dem Westen turmhoch überlegen sind, soll auf das Hartnäckigste versucht werden, auf konventionellem Gebiet mehr Gleichgewicht herzustellen. In der für morgen angekündigten Brüsseler Erklärung wird man sich damit beschäftigen, wie es in absehbarer Zeit mit Rüstung, aber auch mit der Modernisierung nuklearer Waffen weitergehen soll. In der englischen Sprache spricht man von Updating. Up-to-date zu sein klingt treffender, zutreffender noch als Modernisierung. Unter Modernisierung würde in Deutschland bestimmt nur Nachrüstung verstanden werden und die ist nur schwer durchsetzbar. Im Augenblick hat die Bundesregierung damit jedoch keine Probleme. In Washington ist beschlossen worden, die Modernisierung der in der Bundesrepublik stationierten Kurzstreckenwaffen zunächst von der Tagesordnung zu nehmen, weil dafür kein akuter Handlungsbedarf besteht. Die 88 atomaren Systeme in der Bundesrepublik sind noch bis Mitte der 90er Jahre verwendungsfähig. Bis dahin will man sie einpacken in das in Arbeit genommene große Abrüstungspaket. Die britische Premierministerin steht im Moment auf verlorenem Posten mit ihrer Empfehlung, die Forderung nach der Modernisierung der Kurzstreckenwaffen in das morgige Kommuniqué einzufügen und prägnanter darzustellen, wann es damit weitergehen soll. Selbst die Amerikaner scheinen bereit, einer wachsweichen Formulierung zur Frage der Modernisierung der Kurzstreckenwaffen im Kommuniqué zuzustimmen. Offenkundig ist das Bestreben der 16 NATO-Partner, Einigkeit nach außen und innen zu erzielen. Der Kanzler hat in seiner Rede von 3 Elementen gesprochen, auf denen unsere Sicherheit beruhe. Auf Einigkeit im Bündnis, der innigen Verbundenheit zwischen Amerika und Europa sowie der Anwesenheit amerikanischer Truppen auf dem alten Kontinent. Präsident Recken hat diesen Ball aufgefangen und für seine Regierungszeit einen Verbleib der US-Garnison in Europa bekräftigt und zugleich seiner sicheren Erwartung Ausdruck gegeben, dass die neue amerikanische Administration genauso denken wird.